Kapitel 76. Eva kommt aus der Dusche zurück und sieht auf ihr Handy. Keine Antwort von Arnold. Sie schickt noch eine SMS. Keine Antwort. Sie ruft an. Da ist nur die Mailbox. Kapitel 77. Eva geht in die Universität. Aber sie kann sich nicht auf ihr Studium konzentrieren. Sie schickt alle 10 Minuten eine SMS. Keine Reaktion. Eva ist total deprimiert. Sie geht in die Cafeteria. Da kommt Sissi. Sie geht Hand in Hand mit einem Mann. Sissi sagt, das ist Franz Ferdinand. Eva denkt, alle Frauen finden einen Mann. Nur ich nicht. Kapitel 78. Eva, Sissi und Franz Ferdinand trinken zusammen einen Kaffee. Aber Eva schmeckt der Kaffee nicht. Sie geht auf die Toilette und ruft an. Immer noch die Mailbox. Sissi und Franz Ferdinand wollen essen gehen. Aber Eva hat keinen Appetit. Sie geht alleine in die Bibliothek und schreibt noch eine SMS. Keine Antwort. Eva denkt, ich kann so nicht leben. Ich muss Arnold zwingen, mich zu sehen. Eva schreibt, Arnold, antworte, oder unsere Liebe ist zu Ende. Kapitel 79. Jetzt kommt eine Antwort von Arnold. Er schreibt, warum willst du mich sehen? So wie es ist, ist es schön. Wir haben eine schöne Liebe. Aber es ist eine Liebe per SMS, MMS, E-Mail und Telefon. Arnold schreibt, die letzten Tage waren die schönsten meines Lebens. Hast du wirklich keine Frau? Nein. Wer bist du? Schick mir ein Foto von dir. Eva. Vielleicht können wir uns in 2 Monaten sehen. Nein, nein, nein, ich möchte dich heute sehen. Heute geht es nicht. Warum? Kapitel 80. Eva sieht auf ihr Display. Keine Antwort. Sie wartet. 1 Minute. 2 Minuten. Keine Antwort. Eva sieht aus dem Fenster. Der Himmel ist dunkelgrau. Sie schreibt nochmal. Warum? 1 Minute. 2 Minuten. Keine Antwort. Dann sagt Eva laut, Arnold, ich finde dich.